bin unerkannt. Das macht dir 20 Euro, ohne Ausnahme. Hier hast du deine Quittung mit Vor- und Zunahme. Wir sind aufs Geld hinaus, bewachen jedes Haus. Hat jemand falsch geparkt, der wird mit Geld bestraft. Und auf der Parkbank hat niemand was zu suchen. Und Baron Kaufhaus klaut, kommt uns besuchen. Für Strafe zahlen.